Laut Meldungen ist die Tatsache darüber ans Licht gekommen, dass die Liste der koreanischen Arbeiter, die vor der Befreiung Koreas in einer Werft in der japanischen Präfektur Nagasaki Zwangsarbeit leisten mussten, von einer regionalen Selbstverwaltung Japans beseitigt wurde. Am 8. August berichtete die japanische Zeitung Mainichi Shinbun, dass das japanische Schwerindustrieunternehmen Mitsubishi im Juni 1948 bei der Justizbehörde der Präfektur Nagasaki die Liste der 3.418 koreanischen Arbeiter eingereicht und der Behörde die Gelder, die ihnen nicht bezahlt worden waren, anvertraut hatte. Aber die Justizbehörde der Präfektur Nagasaki behauptete im Jahr 1970, dass die Aufbewahrungsfrist der Liste vorbei sei und beseitigte willkürlich die Liste. Auf der Liste standen die Koreaner, die durch den Atombombenabwurf des US-Imperialismus getötet oder geschädigt worden waren.